Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, ich möchte euch berichten von meinem Silvesterausflügen. Ich war vor der JVA Tegel in der Seidelstraße und in Moabit an der Turmstraße Ecke Rathenow. Dort fanden an Silvester nachmittags und abends Demonstrationen und Proteste für die Freiheit aller Gefangenen statt. Warum das so ist und wie die Gefangenen reagierten und was dort los war, das soll heute Inhalt dieser Sendung sein, wobei ich mich gar nicht so sehr auf den Ablauf der Demos konzentrieren möchte, denn der ist schnell erzählt. In Tegel waren es ungefähr 60 und abends in Moabit gut über 300 Leute, die daran teilnahmen, sondern wir möchten ein bisschen mehr auf die Beweggründe eingehen, warum die Leute das machen. Und da hört ihr heute eine Reihe von Reden, die dort gehalten wurden. Die Gefangenen in Moabit fanden es sehr gut, das war offensichtlich. Es war viel Beifall, es wurde auch getanzt zur Musik und es gab Klappern gegen die Stäbe, die Gitterstäbe und alles. In Tegel habe ich keine Gefangenen an den Fenstern sehen können. Das ist eine sehr große Gefängnisanlage und sie hatten scheinbar sichtbar zur Straße gar keine Gefangenen mehr in den Zellen. Jedenfalls habe ich dort keine gesehen. Ja, bevor wir das machen, hören wir noch einen kurzen Song Musik und dann geht's gleich los mit den Beiträgen, die auf dieser Demonstration, auf diesen beiden zu hören waren. Los ging es um 15 Uhr am Nachmittag in Tegel. Ich wurde dort auch gleich eingebunden und sollte mich mit um die Moderation kümmern. Deswegen werdet ihr meine Stimme auch ab und zu hören bei den Beiträgen. Auf jeden Fall hören wir jetzt erstmal, warum die Leute dorthin gegangen waren. Von mir auch nochmal hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind heute hier erstmal für Andreas Krebs, um auf seine gesundheitliche Situation aufmerksam zu machen. Und auch allgemein, um Solidarität mit den Gefangenen zu zeigen, die Isolation zu durchbrechen. Hier in der JVA Tegel sitzen derzeit knapp 700 von insgesamt 3500 Gefangenen in Berlin ein. Einer von ihnen ist Andreas Krebs. Er hat massive gesundheitliche Probleme und er ist damit nicht allein. Unzählige leiden an schweren Krankheiten und werden nicht angemessen oder gar nicht behandelt. Andreas ist ein rebellischer Gefangener und musste bereits 24 Jahre eingesperrt in Gefängnissen verbringen. Er ist immer wieder für die Rechte der Gefangenen eingestanden. Nun ist er an Krebs erkrankt, doch der Staat verweigert ihm sowie vielen anderen Menschen hinter Gittern eine ausreichende medizinische Versorgung. Andreas ist ein Beispiel für viele, die dringend raus und behandelt werden müssen. Auf der Kundgebung heute möchten wir über die aktuelle Situation von Andreas informieren und auf die miesen Bedingungen innerhalb der Knäste aufmerksam machen. Wir wollen die Isolation zu den Menschen durchbrechen, die an Silvester durch kalte Mauern von ihren Freundinnen und Verwandten getrennt werden. Knast ist kein Ort, der bessere Menschen oder eine gerechtere Gesellschaft hervorbringt, sondern hauptsächlich ein Ort der kapitalistischen Herrschaft. zur Vernichtung der Rebellinnen und VorkämpferInnen und zur Unterdrückung derjenigen, die sich gegen die kapitalistische Ordnung aufgelehnt haben. Wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Knäste, gegen Gefängnisindustrie, gegen Privatisierung und Ausbeutung hinter Gittern und für die unzähligen Rechte, die den Gefangenen nicht zugestanden werden. Wie jedes Jahr wollen wir auch heute an Silvester den Gefangenen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Deshalb sind wir heute hier vor der JVA Tegel, deshalb sind wir später in Moabit, deshalb sind heute in vielen Städten Deutschlands, in Bruchsal, Dresden, Freiburg, Glückstadt, Hamburg, Leipzig, München und noch vielen weiteren die Menschen und zeigen, dass die Isolation durchbrochen werden kann. Freiheit für alle sozialen und politischen Gefangenen. Wir sind nicht alle, es sind die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es sind die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es sind die Gefangenen. Erstmal zum Hintergrund, wer ist denn Andreas Krebs? Andreas Krebs ist ein rebellischer Gefangener. In seiner Knastzeit führte er diverse Hungerstreiks gegen Knastbedingungen durch und beteiligte sich auch an Solidaritätshungerstreiks für andere Gefangene. Auch wurden in Zeitschriften, wie zum Beispiel im Gefangeneninfo, regelmäßig Texte von ihm veröffentlicht, in denen er über den Knastalltag, die Schikanen, aber auch die Kämpfe berichtete. Während seiner Haft in Deutschland hatte Andreas Krebs unter anderem die Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, kurz auch GGBO, mit aufgebaut. Er kam im Jahr 2014 nach 16 Jahren Knast endlich raus. Eine Zeit lang lebte er in der Rigaer Straße in Berlin und zog dann mit seiner Freundin nach Süditalien. In einem Text der Rigaer Straße wird das, was dann geschah, wie folgt geschildert. Zitat: Er kam zwar gut mit seiner Partnerin an und sie richteten sich in der Nähe der Kleinstadt 50 Kilometer nördlich von Neapel häuslich ein. Doch ein Streit mit dem Besitzer einer Tankstelle, für den er gearbeitet hatte, endete tödlich. Seine Gefährtin beschreibt den Vorfall als Notwehr mit Todesfolge. Die Überwachungsvideos der Tankstelle scheinen das zu bestätigen. Denn nachdem er festgenommen und eingekerkert wurde, hat ein italienisches Untersuchungsgericht ihn entlassen und unter Hausarrest gestellt. Die Gerichtsentscheidung zum Hausarrest setzte dem ein vorläufiges Ende. Doch der Hausarrest war nur scheinbar eine Erleichterung. Zu permanenten, unangekündigten, auch nächtlichen Razzien der Polizei kam der Hass aus Teilen der Bevölkerung. Durch die Haftverschonung angestachelt, mobilisierten die Feinde Andreas zunehmend. Die Rede war von einem vollständigen Vertrauensverlust in die Justiz, die sogenannte kriminelle Ausländer bevorzugen würde. Mit einem Lynchmob war zu rechnen, mit der italienischen Polizei natürlich nicht. So entschloss sich Andreas dazu, unterzutauchen. Soweit das Zitat aus dem Text der Riga. Anfang August 2017 wurde Andreas in Sachsen-Anhalt festgenommen und anschließend nach Italien ausgeliefert. Nach einem langwierigen Verfahren wurde Andreas in Italien schlussendlich zu 24 Jahren Haft verurteilt. Bereits 2019 wurde bei Andreas Nierenkrebs diagnostiziert. Er schrieb ein Buch über seine Erfahrung, das 2020 unter dem Titel »Der Taifun – Erinnerungen eines Rebellen« veröffentlicht wurde. Nachdem es Andreas gesundheitlich immer schlechter geht, werden 2022 mehr und mehr Stimmen laut, die fordern, dass er zurück nach Deutschland kommen und medizinisch behandelt werden muss. Nach einem langen Kampf wurde Andreas dann am 17. Mai diesen Jahres nach Deutschland überstellt, zunächst nach München. Am 13.06.2023 dann in Moabit. Der Knastrebell Andreas Krebs hat während seiner nunmehr 24 Jahre andauernden Einsperrung in deutschen und italienischen Knästen immerzu gekämpft und rebelliert, hat Protestaktionen organisiert, hat dem Staat immerzu die Zähne gezeigt. Vom 27. Juni bis 4. Juli 2023 trat er in Hungerstreik, um seine persönlichen Sachen ausgehändigt zu bekommen. Wieder ein Zitat: Sein Handgepäck, CDs, CD-Player, Bücher, Briefe etc. wurden ihm in Moabit nicht ausgehändigt, deshalb trat er in den Hungerstreik. Die wenigen Sachen, die er aus dem Knast in Italien mitnehmen konnte, die einzigen Dinge, die er gerade besitzt, wurden ihm mit fadenscheinigen Ausreden vorenthalten. Da die CDs und die Bücher nicht direkt vom Versand kommen, sondern er sie privat mitgebracht hat, seien sie verboten. Privat mitgebracht heißt in Andreas' Fall, dass er sie aus einem anderen Knast mitbringt, nicht aus der Freiheit. Den CD-Player, den er in Italien schon überprüfen lassen musste, müsste er wieder in einem deutschen Knast überprüfen lassen. Und dann am 31. Juli wurde Andreas hier nach Tegel verlegt. Ihr habt jetzt eben einen ausführlichen Einblick in den Alltag hinter diesen Mauern dieses Großbetriebs hier bekommen. Es ist ja nicht nur eine JVA, sondern hier sind auch zahlreiche Firmen drin, die Gefangene ausbeuten. Von der Buchbinderei angefangen über die Möbeltischlerei. Wir haben ein Grußwort bekommen und das lese ich jetzt mal vor. Das kommt aus diesen Mauern. Liebe Teilnehmer der ersten diesjährigen Kundgebung vor der JVA Tegel, ich möchte euch alle auf diesem Weg herzlich grüßen und danken, dass ihr euch diesen Tag Zeit genommen habt. Zuerst möchte ich euch bitten, den Menschen zu gedenken, die sich dieses Jahr auf dramatische Weise hier in der JVA Tegel das Leben genommen haben. Aber nicht nur in Tegel, sondern weltweit. Die Schikanen durch sogenannte VDL, also das ist Vollzugsdienstleistung, und Anstaltsleitung häufen sich und so muss ich ständig die Unterschlagung von Zeitung und Post ertragen. Auch sonst sind die Zustände gerade, was das Haus 2 betrifft, eine absolute Katastrophe und sollte öffentlich mit allen Mitteln angeprangert werden. Hierzu kann ich nur sagen, statt Hängen, Köpfen oder Rädern setzt die Justiz heute angeblich auf humanen Strafvollzug und Resozialisierung. Aber wie eine Gesellschaft mit ihren Straftätern umgeht, sagt viel über sie selbst aus. Darum ist es notwendig, dass die Gefangenen hier mehr Gehör bekommen durch Hilfe Angehöriger, die ebenfalls viel Leid ertragen müssen, durch Freunde und alle anderen mit ihrer ganzen Solidarität und Anteilnahme. Diese Öffentlichkeitsarbeit scheint das einzige Druckmittel gegen dieses Regime. Seid laut und reißt die Mauern ein. Zeigt uns, dass wir nicht allein sind. Ich sende euch allen die allerliebsten Grüße, euer Andreas Krebs. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich berichte gerade von meinen Eindrücken und Aufnahmen vor der JVA Tegel, die ich am 31. Dezember, also am Silvestertag, nachmittags gemacht habe. Dort fand eine erste Silvester zum Knastkundgebung in Solidarität mit Gefangenen und für die Abschaffung von Gefängnissen statt. Wir hörten gerade von Andreas Krebs und seinem Alltag dort in der JVA, der sehr, sehr hart ist als kranker Mensch. Und es gibt weitere Beispiele aus Deutschland, hier aus Düsseldorf. Hört selbst. Da wir heute über die Gesundheitsversorgung hinter Gittern sprechen, möchten wir auch noch auf einen anderen Fall aufmerksam machen, auf den des Musikers Isan Cibilik, der derzeit in Köln-Ossendorf inhaftiert ist. Er wurde im Mai 2022 verhaftet nach § 121b. Er soll angeblich Mitglied der DRKPC sein. Das ist eine marxistisch-leninistische Partei, die in der Türkei bewaffnet kämpft gegen den Faschismus dort. Auf jeden Fall ist er seit Mai 2022 in U-Haft und bei ihm stand vorher schon im Raum, dass er vielleicht Krebs haben könnte. Und direkt als er eingesperrt wurde, hat er auch gesagt, er muss untersucht werden. Es stand eigentlich eine Biopsie aus. Die wurde dann für 16 Monate lang verschleppt. Nach diesen 16 Monaten nichts tun, hat sich herausgestellt, leider, ja, er hat Krebs. Und nun geht es darum, dass der Krebs behandelt wird. Aber das Gericht, es findet auch derzeit ein Prozess statt, in dem er angeklagt ist, will nicht so richtig. Und es gibt die Forderung, dass er für die Behandlung für eine Krebsoperation freigelassen wird. Aber das Gericht sagt dazu, sollten die Gefangenen sich bereit erklären, bestimmte Anklagepunkte, die trotz aller Bemühungen bisher nicht bewiesen werden konnten, einzuräumen, dann könne der Senat über weitere Schritte nachdenken. Die Gefangenen, die Angeklagten, unsere Genossen sind nicht darauf eingegangen. Und der Staatsanwalt setzt auch noch einen oben drauf und sagt dazu, Isan würde durchaus gesund aussehen und er würde sich auch politisch nicht distanzieren. Also eine Freilassung kommt für sie momentan nicht in Frage. Die ganze Geschichte ist deshalb jetzt vor dem Bundesgerichtshof und es wird sich zeigen, welche Entscheidung dort getroffen wird. Man muss auch dazu sagen, die Biopsie konnte nur durchgeführt werden, weil es eine große Öffentlichkeitskampagne gab, die gefordert hat, dass überhaupt eine Biopsie durchgeführt wurde. Isan selbst hat jetzt am 19. Dezember dagegen einen Hungerstreik begonnen für das Recht auf medizinische Behandlung. Wie ich schon gesagt habe, er ist Mitglied des revolutionären Musikkollektivs Gruppierung, das ursprünglich aus der Türkei stammt. Und auch die Gruppierungsmitglieder in der Türkei haben gegen die Repression gegen sie auch am 25. Dezember einen Hungerstreik begonnen. Auch in Deutschland gibt es schon seit März diesen Jahres einen Protest. Eine Genossin Eder Deniz Haydaroğlu, hat am 18. März einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Ja, das war im März und sie ist immer noch im Hungerstreik. Es sind mittlerweile über 280 Tage. Es gibt seit Juni, Juli vor dem Bundesjustizministerium in Berlin ein Protestzelt, in dem 24 Stunden, 7 Tage die Woche Menschen sind, um darauf aufmerksam zu machen. Ihre Hauptforderungen richten sich gegen die politische Verfolgung nach den Paragraphen 129, 129a und b. Das Zelt ist immer noch da, der Hungerstreik geht weiter. Auch in Düsseldorf gibt es mittlerweile ein Zelt, was rund um die Uhr geöffnet ist und wo die Leute sich sammeln. Also unterstützt Isan, er muss freigelassen werden, damit er operiert werden kann, damit sein Krebs behandelt werden kann. Wenn ihr Zeit habt, geht zu den Zelten, unterstützt die Leute. Ich wiederhole nochmal die Forderung des Solidaritätskomitees: Freiheit für den Krebskranken Isan Cibelik, Freiheit für Özgül Emre, Serkan Küpeli, weg mit den faschistischen Paragraphen 129a und b, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Der Brimji, Tuza Klara, Özgürlük! Der Brimji, Tuza Klara, Özgürlük! Ein Beitrag einer Angehörigen eines Gefangenen hier. Hallo, ich bin Ruth aus der Wesermarsch. Für meinen Lebenspartner Werner und mich ist es leider zu weit und zu teuer, persönlich zu dieser Kundgebung zu kommen. Und so hoffe ich, dass meine Rede vorgelesen wird. Danke. Wir sind Mitglieder der VVN-BDA, des Vereins der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der AntifaschistInnen, in der Kreisvereinigung Oldenburg-Friesland-Wesermarsch, und Werner ist dort auch Vorstandsmitglied. Außerdem sind wir die Antikapitalistas, das rote Songduo aus der Wesermarsch, vor allem Liedern gegen Faschismus und Krieg. Wir haben uns riesig gefreut, als wir lasen, dass es diese Kundgebung für Andreas und die anderen Gefangenen vor der JVA Tegel gibt. Und so wünschen wir euch eine kräftige, laute, linksradikale Kundgebung mit ganz vielen TeilnehmerInnen und gutem Wetter. Natürlich wünschen wir uns auch, dass vor allen Dingen Andreas alles davon mitkriegt. Den Text der Rede werde ich ihm auch schicken, aber leider weiß Mensch nie, was von der Post an ihn auch wirklich ausgehändigt wird. Vor etwa 4 Jahren habe ich angefangen, Andreas damals im Knast in Italien zu schreiben. Ich gehörte dann auch zu den wenigen, die über ihn in der BAD Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Seit Andreas in der BAD im Knast ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit breiter geworden und ich unterstütze sie natürlich noch immer. In Italien war die Situation im Knast für Andreas erbärmlich. Ihm wurde Nierenkrebs diagnostiziert, aber er wurde in Italien kein einziges Mal darauf untersucht, geschweige denn behandelt. Wenn er, wie es manchmal geschah, im Knast ohnmächtig zusammenbrach, kam er ins Krankenhaus, aber ganz bald wieder zurück in den Knast, wie es in Italien so ist, dass der die zuständige Staatsanwältin oder Staatsanwalt der Stadt, in der er eingeknastet ist, zustimmen muss, dass er im Krankenhaus behandelt wird. Und das geschah nie. Verschiedentlich wurden ihm aber von Ärztinnen und Ärzten mitgeteilt, dass er nicht mehr lange zu leben habe. Dem hat er sich meistens entgegengestellt. Es gab aber auch Momente der Verzweiflung, in denen er versuchte, sich das Leben zu nehmen. Er hat ein Buch, der Typhoon, über seine Knasterfahrungen herausgebracht, das ihr bestellen könnt. Im italienischen Knast wurde er von den Bullen, aber auch von den Mitknastis mehrmals zusammengeschlagen. Ihm wurden ständig Dinge aus seiner Zelle geklaut, er bekam nicht alle Post ausgehändigt und. Seit Mitte 23, also 2023, ist er nun endlich in der BAD in Berlin, wo seine Frau auch lebt, im Knast. Aber die Repressionen hören nicht auf, denn Gefangene und erst recht politische Gefangene haben kein Recht auf ein würdevolles Leben, zumindest nicht in kapitalistischen Staaten. Er kam zum Beispiel in der Berliner Knast Moabit. Dort war ein Gefangener ums Leben gekommen, weil seine Zelle brannte. Andreas hat ein Grußwort an die Familie des Gefangenen und die Kundgebung, die für ihn stattfand, geschrieben und wurde danach vor allem auf Betreiben der dortigen Sozialarbeiterin ganz schnell weiterverlegt, eben hier in die JVA Tegel. Für die Herrschenden sind widerständige Gefangene gefährlich, weil der Funke des Widerstands auf andere überspringen könnte und es dann vielleicht mal einen Gefangenenaufstand geben könnte. Und auch der alltägliche Knastkampf geht weiter. Alles muss beantragt werden. Bei jedem Knastwechsel muss er sich die Dinge für den täglichen Bedarf neu kaufen. So brauchte er auch in der JVA Tegel einen neuen Rasierapparat, den er dann nur bei Amazon, ausgerechnet Amazon, kaufen könnte, weil die einen Vertrag dazu mit dem Knast haben. Immerhin ist Andreas inzwischen operiert worden und ein Tumor konnte vollständig entfernt werden und er ist in Therapie, weil er durch die vielen Misshandlungen und die miese Knastsituation eine posttraumatische Störung hat. Aber eine Hoffnung auf Entlassung gibt es derzeit nicht. Andreas strebt ein Wiederaufnahmeverfahren seines Prozesses an, was halt auch sehr viel Geld kosten wird. Ich rufe jetzt dazu auf, ihm viele bunte Briefe zu schreiben, ihn zu besuchen, wenn ihr könnt, das Buch Der Taifun zu kaufen, natürlich auch zu lesen, Lesungen aus diesem Buch zu organisieren, immer wieder auf seine Situation öffentlich aufmerksam zu machen, zu spenden. Andreas muss seine Medikamente selber bezahlen. Das Wiederaufnahmeverfahren seines Prozesses wird sehr viel Geld kosten. Nähere Angaben zu Andreas' Knastadresse, wie und wo ein Mensch sein Buch bestellen kann, im Spendenkonto finden sich im Internet. Andreas hat sich in dieser ganz schlimmen Zeit nie brechen lassen und wird das auch in Zukunft nicht tun. Nur so hat er bisher seiner Krankheit mehrere Schnäppchen schlagen können und ohne seinen ehrgeizigen Kampfeswillen wäre er heute sicherlich nicht mehr am Leben. Denkt alle daran, Solidarität ist eine Waffe. Freiheit für Andreas, Freiheit für alle linkspolitischen Gefangenen. Das ist der Brief einer Unterstützerin hier an dieser Kundgebung. Musik zur stofflichen Umgestaltung von Immobilien wie Gefängnissen. Aufgenommen und gehört in Tegel am Silvestertag, wo eine Kundgebung gegen Gefängnisse und in Solidarität mit Gefangenen stattfand. Als nächstes hören wir einen Beitrag der Roten Hilfe Berlin. Liebe Genossen und MitstreiterInnen, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Danke, dass wir heute hier sprechen können. Ich möchte mich auch eher kurz halten. Die allermeisten hier werden Andreas Krebs kennen, ob über Erzählungen, seiner Texte, durch Briefkontakte oder gar persönlich. Es ist immer wieder bewundernswert, wie Andreas nach all den Jahren sich nicht hat brechen lassen und weiterhin seine klare Einstellung behält. Er ist eine wichtige Stimme aus dem Knast geworden für alle anderen Insassen, aber auch für alle, die außerhalb sind, so wie wir. Dabei hat er nie an seiner Empathie und Ehrlichkeit eingebüßt. Diese beiden Eigenschaften machen seine Erzählungen, Interviews und Berichte umso wertvoller. Denn sie zeigen auch ganz klar die Schwierigkeiten, Zweifel und Gefahren, welche Menschen im Knast ausgesetzt werden. Aber auch, wie damit umgegangen werden kann oder was in solchen Situationen Kraft geben kann. Als linke strömungsübergreifende Antirepressionsstruktur merken wir immer wieder, desto weniger sich Menschen und Genossinnen mit Knast auseinandersetzen, umso größer ist die Angst. Die Angst vor dem scheinbar und der unbekannten Gefahr des Gefängnisses. Es braucht den Austausch darüber. Und Menschen wie Andreas leisten einen wichtigen Beitrag dazu. Denn es geht nicht nur um Repression, sondern auch immer um Widerstand. Der Knast und die Drohung davor ist eins der stärksten Repressionsformen, die der Staat hat, mit dem er versucht, emanzipatorische und solidarische Bewegungen zu brechen. Dagegen zu halten, ist ein Kampf für das Leben und für die Freiheit. Unsere Solidarität ist unsere Waffe. Wir dürfen niemanden damit alleine lassen und uns nicht spalten lassen. Wer einige Texte von Andreas gelesen hat, weiß auch, dass es nie nur um ihn geht. Er kämpft gegen das Knastsystem, für eine bessere Zukunft, für uns alle. In diesem Sinne, free Andreas, free them all. Ob geahnt oder nicht, jedenfalls lieferte der Kollege von der Roten Hilfe Berlin einen gelungenen Übergang für den Beitrag der Frimomia-Gruppe. Knäste abschaffen, Kapitalismus durch befreite Gesellschaft ablösen, freedom all. Wir grüßen die Silvester zum Knastkundgebung und wir grüßen alle Gefangenen in der JVA Tegel und Moabit, wo heute Solidaritätskundgebungen stattfinden. Trotz der überwiegend grässlichen Gesamtlage vergessen wir niemals diejenigen, denen die bürgerliche Gesellschaft ihre härteste Ignoranz und Gewalt zeigt, die Gefangenen. Gefängnisse dienen dazu, eine gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, auf die wir uns niemals freiwillig geeinigt haben. Die verständliche Wut über unsere Ausbeutung und die gewinnorientierte Zerstörung unserer sozialen und ökologischen Lebensgrundlagen bleiben auch den Konzernen und ihren ausführenden Regierungen nicht verborgen. Sie wissen, dass sie ihre Herrschaft permanent ausbauen und sichern müssen, denn sie ist, nicht nur in Berlin, auf Sand gebaut. Hunger, Wohnungs- und Obdachlosigkeit, fehlende Teilnahme und Vereinzelung sind logische Konsequenzen für diejenigen, die in der patriarchal-kapitalistischen Konkurrenzordnung nicht mehr mithalten können. Wir alle wissen, was die bürgerliche Gesellschaft für uns am Ende einer langen Sanktionskette bereithält, wenn wir nicht mehr mitmachen wollen oder können. Gefängnis. Besonders hart trifft es alle, denen die bürgerliche Gesellschaft grundlegende Bürgerrechte verweigert und dazu mit Abschiebungen bedroht. Während Waffenkonzerne und Immobilienspekulantinnen völlig legal Rekordumsätze einfahren, sogenannte Sicherheitskonzerne durch mediale Inszenierung aller möglichen Bedrohungsszenarien Großaufträge für Überwachung und Bespitzelung vom Staat erhalten und rechte Mobs uns mit ihrem Unverständnis der Welt angiften, gibt es aber auch viele, die sich dagegen stellen und laut und deutlich Nein sagen. Und es gibt auch einige, die weitergehen und alles dafür geben, dass sich die Verhältnisse ändern. Repression und Knast ist die Antwort der Herrschenden darauf. Vergessen wir dabei nicht das simpelste Motiv von allen: Profitstreben. Die Entwicklung in den USA hat gezeigt, dass die Kriminalisierung von Millionen Ausgeschlossenen, zumeist People of Color, auch lukrativ sein kann. Während SteuerzahlerInnen einen massiven Polizei- und Überwachungsapparat und Fabriken in Haftanstalten bezahlen müssen, nehmen private und staatliche Firmen Milliardengewinne aus der Zwangsarbeit der Gefangenen mit. Der gefängnisindustrielle Komplex gehört zu den größten Binnenwirtschaftseinheiten in den USA. Eine Entwicklung, die in vielen Ländern beobachtet und kopiert wird, allen voran Australien, UK und Belgien. Und auch hier sind wir mitten in dieser Entwicklung, die genau wie in den USA zahlreichen Ausgeschlossenen das Leben zur Hölle macht und viele von uns mit Freiheitsentzug bedroht. Die Gesetzesverschärfung der bürgerlichen Parteien lassen die sich auf dem Sprung zur Macht wehenden faschistischen Parteien Europas jubeln. Das bestärkt unsere Ablehnung des Kapitalismus umso mehr. Die befreite Gesellschaft, in der Privateigentum, Ausbeutung und patriarchale und rassistische Konkurrenz keine Rolle mehr spielen, beginnt immer dann, wenn wir uns über unsere eigene Rolle bewusst werden, unsere eigenen Privilegien hinterfragen und mit anderen gemeinsam überwinden. Vergessen wir dabei niemals diejenigen von uns, die es bereits erwischt hat. Stärken wir die Gefangenen und damit uns selbst. Halten wir Kontakt, verbreiten wir Bewusstsein über das Leben im Knast und unterstützen wir alle kämpfenden Gefangenen. Ihr Kampf drinnen ist der gleiche wie draußen. Free Lina, Free Andreas Krebs, Free Ishan Schiebelek, Free Leonard Peltier, Free Mumia Abu Jamal. Freedom all. Freiheit für alle Gefangenen. Da mir dieser gerade eben gehörte Beitrag von Free Mumia Berlin im Original vorlag, also die Aufnahme davon, habe ich die verwendet, denn die Tonqualität ist natürlich etwas besser, als wie mein Mikrofon das am regnerischen Tag in Tegel aufnehmen konnte. Als nächstes kam eine Botschaft oder ein Redebeitrag über die Kriminalisierung von Antifaschistinnen und Antifaschisten im Zusammenhang mit Ermittlungen der Repressionsorgane in Budapest. Liebe Genossinnen, Gefährtinnen und Freundinnen, wir wollen mit euch ein paar Informationen über Tobi und Ilaria teilen, die aktuell in einem Budapester Knast sitzen und denen Ende Januar der Prozess gemacht wird. Ilaria und Tobi müssen nun schon seit fast 10 Monaten die unhaltbaren U-Haftbedingungen in Budapest, Ungarn, ertragen. Ihnen wird zusammen mit einer weiteren deutschen Genossin im kommenden Prozess vorgeworfen, eine Vereinigung gegründet zu haben, um Nazis anzugreifen. Ilaria wird zusätzlich vorgeworfen, diese Angriffe auch ausgeführt zu haben. Doch was ist eigentlich passiert? Im Februar diesen Jahres kommen tausende Neonazis aus ganz Europa in Budapest zum Tag der Ehre zusammen, geduldet durch die radikal rechte Regierung von Viktor Orban. Diese Nazis dürfen der Waffen-SS huldigen, können dabei auch Journalistinnen und vermeintliche Linke körperlich angreifen. Mehrere hundert Antifas protestieren dagegen, es gibt auch handfeste Auseinandersetzungen. Am Ende sitzen dafür aber keine Nazis, sondern 2 Antifas in Budapest für inzwischen 10 Monate in Untersuchungshaft. Die Antifas werden in den ungarischen Medien krass vorverurteilt. Zusätzlich sitzt nun auch Gabriele in Italien in Hausarrest mit einer Drohnenauslieferung nach Ungarn. Maja ist brutal in Berlin festgenommen worden und in Untersuchungshaft in Sachsen. Auch Maja droht eine Auslieferung nach Ungarn, sowie weiteren 12 Beschuldigten, die in der gleichen Ermittlung per europäischem Haftbefehl gesucht werden. Eine Auslieferung an das rechte Ungarn hätte nicht nur Haftstrafen im zweistelligen Bereich und unmenschliche Haftbedingungen zur Folge, sondern auch eine Inhaftierung weit weg von zu Hause, welche die solidarische Begleitung des Prozesses sowie die Haft erschwert. Die letzten 10 Monate waren für Tobi und Ilaria und ihre Unterstützerinnen und Anwältinnen eine Zeit des Kampfes. 4 Monate hat es gedauert, ihre grundlegenden strafprozessualen Rechte in einem juristischen Geplänkel durchzusetzen, um ihre Isolation nach draußen zumindest ein wenig aufzubrechen. So können sie nun wenigstens Kontakt zu Angehörigen haben. Briefe dürfen ihnen immer noch nur von diesen Angehörigen geschickt werden. Genauso müssen sie sich täglich gegen die Willkür der Schließerin wehren, zum Beispiel um die Möglichkeit zu bekommen, sich regelmäßig zu waschen, sich im Sommer gegen die Hitze etwas abzukühlen, sich bei kalten Wintertemperaturen richtig anziehen zu können oder einfach nur einen Antrag an die Knastleitung abgeben zu können. Dabei sind sie auch immer wieder mit Gewaltandrohungen und tatsächlicher Gewalt konfrontiert. Die Lage dort ist einfach scheiße. Der Budapester Prozess scheint den deutschen und vor allem den sächsischen Behörden gut in den Kram zu passen. Der Prozess knüpft ja nahtlos an ihre eigene Repressionskampagne gegen Antifas an. Deutsche Ministerien, Bullen und Staatsanwälte unterstützen die ungarische Polizei tatkräftig mit Fahndungen, Dokumenten und Ermittlungserkenntnissen. Wüssten wir es nicht besser, könnte man denken, die AfD führt schon längst die Regierung in Thüringen und Sachsen an. Denn die Innenministerien sind ja schon jetzt vollständig auf blauer Linie. Wir befürchten, dass der Orban-Staat unter Mithilfe aus Deutschland einen Schauprozess gegen die 3 Antifas veranstalten wird. Gerade Ilaria steht in Gefahr, zu einer hohen Haftstrafe von bis zu 11 Jahren verurteilt zu werden. Auch die anderen beiden Angeklagten sind alles andere als sicher vor einer Haftstrafe. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Zuchthaus. Das wirft dunkle Schatten auf die Verfahren, die die 14 weiteren gesuchten Genossinnen, unter ihnen auch Gabriele und Maja, erwarten. Nach dem Antifa-Ost-Prozess ist das der nächste große Repressionsschlag gegen die antifaschistische Bewegung, sogar europaweit. Als das müssen wir es auch verstehen. Das ist ein Angriff auf die antifaschistische Bewegung, nach der erfolgreichen Mobilisierung und Gegenwehr zum neonazistischen Tag der Ehre in Budapest. Lassen wir die Genossinnen spüren, dass sie nicht alleine sind. Antifaschismus ist und bleibt Selbstverteidigung. NS-Verherrlichung muss gestoppt werden, ob in Berlin oder Budapest. Freiheit für Maja, Gabriele, Tobi und Ilaria. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Genau so sieht's aus. Und Radioaktiv Berlin könnt ihr jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg empfangen. Die Frequenzen dazu in Berlin sind die 88,4 und in Potsdam die 90,7 und in einigen anderen Regionen Brandenburgs genauso. Und wir machen weiter mit unserem Bericht über die Anti-Knast-Proteste am vergangenen Silvesterabend und Tag. Jetzt einige Ausblicke auf kommende Gefangenen-Solidaritätsaktionen, die in den nächsten Tagen in Deutschland stattfinden. Es geht los mit einer Kundgebung in Berlin zu Lennart Peltier, dann in Dessau in Gedenken an Uri Jalloh und in Hamburg in Unterstützung für die Gefangenen der G20-Proteste. Wir wollen noch einige Termine ansagen, denn Solidarität für Gefangene und Unterstützung, die ist sehr vielfältig, aber es ist immer auch wieder wichtig, auf die Straße zu gehen und diese Solidarität zu zeigen. Und da gibt es einige Termine in den nächsten Wochen in Berlin. Wir fangen mal von hinten nach vorne an. Der am weitesten weggelegene Termin ist der 6. Februar, das ist ein Dienstag. Das wird der 48. Haftjahrestag von Lennart Peltier in den USA sein. Lennart Peltier ist ein indigener politischer Gefangener, der seit 1976 in Haft ist. Er war Mitglied des American Indian Movement und das American Indian Movement hat sich nach dem Vorbild der Black Panther Partei gebildet und sich für ihre Rechte und ihr Überleben in den ländlichen, abgelegenen und teilweise von Wirtschaftsinteressen durchzogenen sogenannten Reservationen einzusetzen. Lennart Peltier hat sich sehr früh, schon in den 60er Jahren, an Umweltkämpfen beteiligt, gegen die Zerstörung durch Großkonzerne und hat sich später auch gegen rassistische Polizeigewalt organisiert und zusammen mit anderen, ähnlich nach dem Vorbild der Black Panther, Selbstschutz organisiert. Er ist klassischer politischer Gefangener in einem Fall, wo es, ja, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, ihr kennt das wahrscheinlich, aber es gibt einfach nichts, was sie ihm irgendwie anhängen konnten, außer seiner Haltung. Und dafür sitzt er seit 1976 in Haft. Er ist sehr krank, er wird demnächst bald 80 Jahre alt. Und er hat am 6. Februar, das ist ein Dienstag, seinen Haftjahrestag, es wird um 18 Uhr eine Kundgebung vor der US-Botschaft geben. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, da hinzukommen. Wenn ihr das schriftlich finden wollt, es gibt im Internet, ich glaube bei Indymedia, Stressfaktor, Freedom All Berlin und wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch bei vielen anderen schon die Aufrufe, verbreitet es weiter, kreuzt euch im Kalender an und Solidarität ist unsere stärkste Waffe und die müssen wir halt auch öffentlich zeigen. Und das vor der US-Botschaft, denn an diesem Tag werden weltweit sehr viele Proteste für seine Freiheit stattfinden. Die nächste Ankündigung ist für den 7. Januar. Denn am 7. Januar 2005 haben die Bullen Uri Jalloh in einer Zelle angezündet. Dazu spielen wir jetzt einen kurzen Beitrag von Mumia Abu Jamal, der den Fall beschreibt. Death in cell number 5. A Sierra Leonean refugee named Uri Jalloh burned to death in cell number 5 in the city of Dessau, Germany. The date, January 7, 2005. Police at the station have called it suicide. His friends and fellows have raised some damning questions. How do you tie your hands and feet and burn yourself to death? Since that day to this, friends of Jalloh and anti-racist organizers have been trying to build a movement against racist violence, often perpetrated by the state, especially against African refugees like Uri Jalloh. Jalloh was 21 years old. Anti-racist Germans and migrant groups have organized to demand and fund an x-ray of Jalloh's corpse, where they found he suffered a broken nose and serious injuries to his middle ear. Earlier requests for such an examination were turned down by the state prosecutor, who said it wasn't necessary. And while the cops who may have murdered burned to death a black immigrant in a holding cell face an almost... Ja, leider ist die Datei jetzt abgebrochen. Was Mumia sagen wollte am Ende dieser Rede war, dass während die Cops und die Gerichte sich die Geschichte von Uri Jalloh, wie ihr alle wisst, so zurechtgelegt haben, wie sie es gerne hätten, lag es genau an den vielen, vielen Leuten, die seit vielen Jahren nicht locker lassen und Gerechtigkeit für Uri Jalloh fordern, dass dieser Fall bis heute, fast 20 Jahre später, immer noch im Bewusstsein ist und wo der Staat immer noch versucht, sich erfolglos für zu rechtfertigen. Die nächste Demo ist am Sonntag, den 7. Januar, also heute in einer Woche, um 14 Uhr, beginnt die am Hauptbahnhof in Dessau, von Berlin aus sehr leicht zu erreichen mit Regionalzügen. Also nächsten Sonntag, 14 Uhr, hoffentlich sehen wir uns da alle in Dessau mit hoffentlich noch vielen tausend anderen. Der G20-Gipfel in Hamburg sieht immer noch seine Schatten, es gibt bald wieder Prozesse. Dazu spielen wir einen Jingle von Gemeinschaftlicher Widerstand, der zu dem Prozessauftakt auch im Januar und zu einer Großdemo in Hamburg aufruft. 7. Juli 2017. G20-Gipfel in Hamburg. In den frühen Morgenstunden. 200 Aktivistinnen sind unterwegs. Gegen den Gipfel. Rondenberg, Gewerbegebiet Hamburg. Sie werden von einer BFE-Einheit angegriffen und brutalst zusammengeschlagen. Ohne Vorwarnung. Offene Knochenbrüche und viele zum Teil Schwerverletzte. 59 Festnahmen. 11 in Untersuchungshaft. Politische Prozesse. 85 AktivistInnen werden nun auf die Anklagebank gezerrt. 6,5 Jahre nach dem G20-Gipfel hat die Staatsanwaltschaft immer noch einen starken Verfolgungswillen und wünscht sich Haftstrafen. Im sogenannten Rondenberg-Verfahren beginnt ein neuer Prozess gegen 6 Betroffene am 18. Januar 2024 in Hamburg und soll bis in den August andauern. Eine Verurteilung würde eine Einschränkung des Demonstrationsrechts bedeuten. Es wird bei den Prozessen immer Kundgebungen vor dem Gericht geben. Vor allem zum Prozessauftakt am 18. Januar 2024 wollen wir mit vielen Menschen deutlich machen, was wir von den Angriffen der Staatsanwaltschaft auf die Versammlungsfreiheit halten. Am 20. Januar findet die bundesweite Demonstration Gemeinschaftlicher Widerstand gegen staatliche Repression, Versammlungsfreiheit verteidigen in Hamburg statt. Kommt nach Hamburg, 16 Uhr, Jungfernstieg. Szenenwechsel. Gleicher Tag, Silvester 2023, aber einige Stunden später, abends um 22:30 in Moabit. Wir sind heute hier, um die Isolation zu brechen. Wir lassen die Inhaftierten an Silvester nicht alleine. Kneste streben keine Veränderungen der Gesellschaft an. Menschen lernen nicht, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen oder andere Umgangsformen zu lernen. Sie werden weggesperrt, erfahren Gewalt und werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen! Repression in Russland und Antiknastarbeit dort. Weltweit dienen Knäste zur Absicherung von staatlicher Herrschaft. Wer aufbegehrt, wird eingesperrt. Das betrifft besonders Menschen, die für eine befreite Gesellschaft, für ein Leben jenseits von kapitalistischen Eigentumslogik, patriarchaler Unterdrückung und nationalstaatlichen Grenzen kämpfen. Das ist überall so. Das heißt aber auch, egal wo wir sind, wir können diese Logik überall angreifen. Zusammen mit unseren Genossinnen in der ganzen Welt können wir die Mauern überwinden. Vielfalt und Solidarität sind unsere Stärke. Und gerade weil weltweit staatliche Unterdrückung momentan erstarkt, sollten wir InternationalistInnen diese Zusammenarbeit intensivieren, uns vernetzen, Erfahrungen austauschen und Ressourcen dorthin leiten, wo sie akut benötigt werden. Aus diesem Grund haben wir, die Sektion Internationalismus von Perspektive Selbstverwaltung, im vergangenen Jahr versucht, Kontakte zu Organisationen in Russland zu knüpfen, die Antiknastarbeit machen. Denn dort nimmt seit Jahren die Repression gegen alles Abweichende, alles auch nur im Ansatz Widerständige, dramatisch zu. Schon seit Jahren konstruiert der Inlines-Geheimdienst FSB dort Anklagen gegen AktivistInnen unter Verwendung von gefälschten Beweisen und durch Folter erzwungenen Geständnissen. Minderheiten, wie zum Beispiel die queere Community, werden systematisch verfolgt und mithilfe des bürgerlichen Justizapparates immer stärker unterdrückt. Seit dem Beginn des imperialistischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind nun auch all diejenigen in das Fadenkreuz der Behörden geraten, die sich, ob durch Protest, Sabotage oder Desertieren, gegen diese verbrecherische Aggression zu stellen versuchen. Die antifaschistische und antiautoritäre Linke in Russland erfährt seit Jahrzehnten so viel Repression, dass Genossinnen im Exil teilweise überrascht reagieren, wenn sie von weiterhin existierenden oder neuen Strukturen erfahren. Die wenigen bestehenden Gruppen sind mit viel Abwehrkämpfen beschäftigt. Auch daher der Fokus der beiden Gruppen, die wir heute kurz vorstellen wollen, auf Knastarbeit. Arbeit für eine herrschaftsfreie Gesellschaft bedeutet in einem autoritären Militärstaat oft, Genossinnen im Knast über Wasser zu halten. In Russland ist diese Situation besonders verschärft, durch ein System aus Gefängnissen, Straflagern und weit abgelegenen Arbeitslagern. Durch eine brutale, etablierte Gefängnishierarchie, die auf sexualisierter und psychischer und physischer Gewalt aufbaut und dem zuletzt massiven Druck, Gefangene als menschliches, in Anführungszeichen Kanonenfutter, für den Krieg gegen die Ukraine zu rekrutieren. Alles Notwendige in Gefängnissen in Russland ist nur mit viel Geld zu organisieren. In die Mühlen staatlicher Repression zu geraten, bedeutet, wie in Deutschland auch, durch finanziellen Druck klein gehalten zu werden. Wir haben Kontakt zu zwei aktiven Gruppen aufgebaut: Solidarity Zone und Anarchist Black Cross Irkutsk. Solidarity Zone unterstützt Menschen russlandweit, die sich auf verschiedene Weise gegen Putins Politik aufgelehnt haben und sich nun in laufenden Justizverfahren befinden. Sie organisieren nicht nur Geld für Anwältinnen, sondern kümmern sich auch um Wohnungen während und nach der Haft oder Dinge wie die Essensversorgung im Knast. Diese ist oftmals nicht ausreichend. Und Gefangene sind für die grundlegendsten Dinge auf Hilfe von außen angewiesen. Neben der direkten Unterstützung von Menschen in Haft informiert Solidarity Zone Aktivistinnen über aktuelle Geschehnisse und verbreitet Informationen zum Schutz ihrer physischen Sicherheit. Das ABC Irkutsk konzentriert sich seit dem Beginn der Invasion der Ukraine Anfang 2022 und der dramatischen Verschlechterung der Situation in Russland für anarchistische Strukturen hauptsächlich auf Antirepressionsarbeit. Auch sie unterstützt Anarchistinnen und antiautoritäre Personen, die beschuldigt werden, Antikriegsaktivitäten begangen zu haben. Während ihr Fokus auf Irkutsk liegt, unterstützen sie auch Genossinnen in der Region. Auch sie organisieren Anwältinnen, Geld, um deren Arbeit zu bezahlen, aber auch Briefabende sowie Medienarbeit. Wichtigstes Ziel ist es, die betroffenen Personen nicht allein dem Gefängnissystem und der Polizeigewalt zu überlassen. Langfristig kämpfen sie mit uns dafür, das Strafvollzugssystem abzuschaffen und suchen nach neuen Methoden der Gerechtigkeit, denn sie erfahren tagtäglich, was es bedeutet, vom russischen Staat verfolgt zu werden. Opfer solcher Staatsgewalt sind echte Menschen. Hinter politischen Analysen sollten wir sie nicht vergessen. Einer von ihnen ist der kürzlich verhaftete Anarchist Ruslan Zidiki. Ihm wird die Sabotage einer Bahnstrecke sowie Anschläge auf einen Militärflughafen vorgeworfen. Davor drohen ihm mehrere Jahrzehnte Haft. Solidarity Zone steht in Kontakt zu Zidiki. Die Künstlerin und Kriegsgegnerin Irina Ismailova wurde wegen des Vorwurfs, angeblich Sprengstoff hergestellt zu haben, verhaftet. Ihr Geständnis wurde unter Druck des FSB und ohne Anwesenheit eines Anwaltes oder einer Anwältin, auch nicht in den folgenden Tagen, erzwungen. Ihr drohen 8 bis 10 Jahre Haft. Solidarity Zone unterstützt auch Irina durch Öffentlichkeitsarbeit und im Gefängnis. Von Taxifahrern bis KünstlerInnen. Menschen, die sich im Widerstand gegen den Krieg befinden, stehen in Russland von drakonischen Strafen bedroht. Lasst sie uns nicht alleine lassen. Internationale Solidarität muss praktisch werden. Darum haben wir eine Spendenkampagne organisiert, mit der ihr Genossinnen in Russland in ihrem Kampf gegen Herrschaft und Imperialismus finanziell unterstützen könnt. Ihr findet unsere Kampagne auf der linken Spendenplattform Firefund. Auf Firefund braucht ihr eine Kreditkarte, um zu spenden. Für Menschen, die lieber Bargeld beisteuern möchten, geht gerade ein Glas auf der Demo herum. Wer gerade kein Geld hat, kann trotzdem unterstützen und Leuten von der Kampagne erzählen. Jeder Beitrag zählt. Wir denken an die Menschen im Knast in Russland und hier. Wir senden Ihnen solidarische Grüße, wünschen ein kämpferisches und frohes neues Jahr. Dankeschön. In einer Stunde Sendung kann ich leider nicht alle Beiträge spielen, die auf diesen beiden Protesten gelaufen sind. Einen weiteren möchte ich aber noch bringen. Das ist der über Transmenschen im Knast. Polizei, Justiz und Gefängnis und diese häufig auch in Verbindung mit Psychiatrie sind Institutionen der Trennung und Kategorisierung. Schon immer richteten sie sich vor allem gegen diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Normen und Regeln unserer Gesellschaft passen. Das Wegsperren von Queers, Trans- und Gender-Non-Conforming Personen ist eng mit der Entstehungsgeschichte dieser Systeme verbunden. Verschärft wird dies bei Personen, die von mehreren Diskriminierungsformen und Ausschlüssen betroffen sind. Also insbesondere für Menschen, die von Rassismus, Ableismus, Klassismus und oder Trans- und Queerfeindlichkeit betroffen sind. Diese Menschen werden besonders zur Zielscheibe der gewaltvollen Strukturen des Staates. Queer- und Transfeindlichkeit sind seit der Entstehungsgeschichte von Knästen inhärenter Teil ihrer Strukturen und schreiben sich bis heute in der Pathologisierung unserer Identitäten fort. Das zeigt sich beispielsweise in der häufig für trans- und nicht-binäre Personen extrem unzugänglichen Gesundheitsversorgung und insbesondere in dem neu entworfenen Vorschlag für das sogenannte Gesetz. In diesem Selbstbestimmungsgesetz soll nun das Polizieren durch äußere Merkmale durch die Hausrechtsklausel festgeschrieben werden. Dies könnte in der Praxis bedeuten, dass Transpersonen und dabei vor allem transfeminine Personen aus Räumen trotz eines geänderten Geschlechtseintrags ausgeschlossen werden. Wenn Transpersonen keinen geänderten Geschlechtseintrag vorweisen können, haben sie sowieso keine rechtliche Handhabe oder Möglichkeit, gemäß ihrer Genderidentität behandelt zu werden. Auch wenn Begegnungen mit Cops und Knastsystem für alle und dies aus ganz verschiedenen Gründen immer beschissen sind, sind die Erfahrungen, die Queere und Transpersonen und auch hier insbesondere BIPOCs machen, besonders gewaltvoll, verletzend, schmerzhaft und traumatisch. In Begegnungen mit Cops, insbesondere in polizeilichen Maßnahmen wie Kontrollen und Durchsuchungen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder haben die Menschen einen geänderten Geschlechtseintrag und sind dann in der Regel vor den Cops geoutet und müssen sich dadurch häufig zynischen, transfeindlichen oder diffamierenden Bemerkungen hingeben. Bei geändertem Geschlechtseintrag wird die Durchsuchung von Beamten des gleichen Geschlechts durchgeführt. Diverse Geschlechtseinträge sind in den Polizeigesetzen nicht vorgesehen. Eine Person mit einem diversen Geschlechtseintrag muss sich also zwischen einer weiblichen Beamtin oder einem männlichen Beamten für die Durchsuchung entscheiden oder muss auf einen Arzt zurückgreifen, aber in dem Fall des Arztes die Kosten für die Durchsuchung unter Umständen selbst übernehmen. Das Geschlecht des der Ärztin spielt dann in dem Fall keine Rolle. Nur in Berlin besteht die Möglichkeit, dass Trans- und Interpersonen sich aussuchen können, welches Geschlecht die Beamtinnen haben sollen, die sie durchsuchen. Transpersonen, die den Geschlechtseintrag noch nicht geändert haben oder nicht ändern wollen, haben keinerlei rechtliche Handhabe in Durchsuchungssituationen. Sie werden gemäß ihrer Eintragung behandelt, unabhängig davon, ob diese der eigenen Geschlechtsidentität entspricht oder nicht. Diese Situation spitzt sich in Haftsituationen zu. Absurderweise führen TransfeindInnen immer wieder den Frauenknast an, wenn sie über sogenannte Schutzräume sprechen, die es zu wahren gilt, um Frauen vor Männern zu schützen, die sich als Frauen ausgeben. Dabei sind gerade Knäste Orte, die, wie schon gesagt, explizit transfeindlich sind und alles andere als einen Schutzraum für irgendwen darstellen. Immer wieder werden Transpersonen zu ihrem vermeintlichen Schutz in Isolationshaft gesperrt. Dabei handelt es sich hierbei um eine der extremsten Haftmethoden. Isolationshaft über einen langen Zeitraum gilt sogar als Folter und wird häufig als Bestrafungsmaßnahme in Knästen angewendet. In Knästen ist es extrem schwer, an Medikamente oder psychische Beratung zu kommen, ganz zu schweigen von Fortführungen oder der Beginn von Transition. Darüber hinaus passiert es immer wieder, dass vor allem transfemininen Personen selbst nach einer Änderung ihres Geschlechtseintrags ihre Geschlechtsidentität abgesprochen wird. Sie in den Männerknast gesperrt werden und sie sich dann mühsam in den richtigen Knast reinklagen müssen. Transpersonen, die sich im Abschiebehaft befinden, bekommen fast gar keine medizinische Betreuung oder Zugang zu Medikamenten, werden ihnen fast vollständig verwehrt. Nur im Fall von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen wird in Abschiebeknästen die allernotwendigste medizinische Versorgung zugestanden. Immer wieder wird von Fällen berichtet, in denen lebensnotwendige Medikamente verweigert werden. Diese Zustände aber überraschen uns nicht. Die Entstehung des Knastsystems und der staatlichen Ordnungsstrukturen sind eng verbunden mit der weißen, rassistischen, klassistischen, ableistischen und heterosexistischen Norm. Deswegen möchten wir auch nicht auf einer rechtlichen Logik argumentieren. Natürlich ist es in der Welt, in der wir leben, wichtig und richtig, die Haftbedingungen anzuprangern und für ihre Verbesserung zu kämpfen. Eigentlich aber dreht sich unser Kampf um universelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, es geht uns um mehr als die Anerkennung unserer Geschlechtsidentitäten oder um die Verbesserung von Gesetzen, die wir doch immer ablehnen werden. Wir stehen gegen ein System, das diese Norm erschaffen hat und weiter durchsetzen wird. Wir kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben für alle. Wir kämpfen nicht für nicht-binäre Knäste, sondern für die Abschaffung aller Knäste. So, unsere Berliner Rundschau über die Anti-Knast-Proteste gegen Gefängnisse, die ja zur Sicherung bürgerlicher Herrschaft vom Staat betrieben werden, ist für heute vorbei. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, es gibt zahlreiche Veröffentlichungen im Internet und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen auf diendimedia.org und kontrapolis.info zahlreiche Berichte nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Städten zu ähnlichen Protesten sein werden. Guckt es euch einfach mal an. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der Gefangene Mumia Abu-Jamal. Ich möchte noch kurz auf unseren Podcast verweisen, radioaktivberlin.nostate.net. Da könnt ihr diese Sendung und viele andere, die wir gemacht haben, in wenigen Stunden hören. Nochmal hören, weiterleiten und so weiter. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal.